Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 97 und wir nehmen heute am Donnerstag, den 30. November 2023 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und wie bereits angekündigt, geht ja Sonja dieses Mal kurz in die Podcast-Ferien, um für Basti Platz zu machen, der mit mir heute über den Ausgang des Junior ESC sprechen wird. Hallo Basti, ich grüße dich. Hi Sascha, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du wärst ja letztes Mal beim Junior ESC 2022 auch schon dabei gewesen. Dann wäre es das zweite Mal auch schon gewesen, heute das dritte Mal, dass wir über den Junior ESC sprechen. Wir haben ja bereits schon in Folge 74 über den Junior ESC 2021 gesprochen. Und du warst ja auch schon ein sehr eloquenter ESC-Experte, als wir den Songcheck 1 hatten, Folge 59 zum Jahrgang ESC 2022. Da haben wir unter anderem über Barbara Pravi und Voila gesprochen, die später dann den zweiten Platz gemacht hat. Was ich überhaupt nicht habe kommen sehen, tatsächlich. Deswegen, also das möchte ich das Experte mal in Anführungsstriche Fan, Liebhaber, ja, passt eher, aber ich liege immer eigentlich daneben. Wie auch, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, auch dieses Jahr beim Junior ESC. Ah ja, okay. Aber du wärst dann nicht der einzige ESC-Experte, der immer mal daneben liegen würde. Also insofern. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen die Experten von der ARD und dem NDR. Ja, das kann schon sein. Aber trotzdem, Basti, hast du dich ja schon in den letzten Jahren, wir haben ja auch schon die eine oder andere Veranstaltung auch miteinander besucht und da hast du dich ja auch schon als großer ESC-Fan geoutet. Bist ein ganz bekanntes Gesicht bei TikTok. Ja, für die 2 bis 3 Hörer, die dich nicht kennen, was sind denn so deine Themen bei TikTok? Ich dachte, du sagst jetzt gerade, für die 2- bis 3-Jährigen. Also, okay. Also ja, meine Themen auf TikTok sind, also ich bin, ich zeige dort mein Leben. Ich bin Familienvater von 3 Mädchen, ich bin Lehrer. Und mache halt auf der einen Seite Family-Content, Familien-Content, nehme euch immer mal wieder mit in unseren Alltag oder zeige auch Szenen aus meinem Berufsleben, aus meiner Schule, Szenen aus der Schule und ganz oft halt auch nur lustige, unterhaltsame Videos. Genau, das ist eigentlich so zusammenfassend das, was ich so treibe. Also du sprichst sozusagen mit deinen Videos auch Kinder, Familien und so weiter an? Ja, also ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Zuschauerschaft eher jünger ist. Ja? Mhm. Aber da sind immer mal wieder auch natürlich Erwachsene dabei und da freue ich mich auch über jeden, der jetzt mal reinschalten möchte. Was ich vielleicht noch kurz, wenn ich kurz ausholen darf, erzählen könnte. Der ESC hat mich im Grunde dorthin getrieben, denn wie bin ich auf TikTok gekommen oder zu TikTok gekommen? Nur durch den ESC und zwar die Kollegen von Eurovision.de, die haben ja immer mal wieder, machen die ja selber ESC-Beiträge lustig nach und die haben mich irgendwie so auf die Idee gebracht, auch das mal zu tun und so ist mein allererstes TikTok Eurovisionsbeitrag gewesen, den ich da lippensynchron nachgesungen habe. Das ist mein allererstes Video und so bin ich tatsächlich zu TikTok gekommen. Das bietet sich ja auch an, ne? Also ESC-Beiträge bei TikTok irgendwie sozusagen nachzuspielen. Da ist ja TikTok ideal dafür, ne? Das ist ja. Tatsächlich haben wir das ja auch dieses Jahr gemacht, fällt mir gerade ein. Ja. Wir haben ja ganz kurz vor dem Junior ESC habe ich noch einen Beitrag hochgeladen, wo wir Fias Lied zum Anlass genommen haben und dazu ein, wie ich finde, sehr schönes Video gemacht haben. Da kann gerne jeder mal nachschauen. Also das fand ich sehr schön und es ist auch sehr gut angekommen. Und Fia hat sich auch bedankt. Ja, sehr schön, sehr schön, super, super. Ja, und du hast ja drei Töchter und ich habe so in den letzten, so in der letzten Zeit immer, dass du viel mit deiner Tochter Jule machst. Ist sie so die Tochter, die von den dreien so ihrem Papa sehr nachkommt, so mit Social Media, TikTok und so weiter? Ja, genau, das denke ich schon. Also sie ist diejenige, die da am TikTok-affinsten ist und die auch selbst da großes Interesse für aufbringt und auch schon selber ganz eigenständig Videos aufnimmt. Die wartet nur darauf, dass sie jetzt irgendwann mal die 13 Jahre erreicht, damit sie einen eigenen Kanal haben kann. Ah, okay. Ohne dass ich dann noch immer mit rumhüpfen muss. Aber du guckst da wahrscheinlich auch dann immer noch mal drauf, was sie so macht, ne? Ja. Kein Video wird ohne meine Draufsicht irgendwie hochgeladen, das ist ja klar. Wenn wir da schon mal so ein bisschen überschwenken, der Junior ESC 2023 hatte ja das Thema Heroes und da ging es ja auch um Superkräfte. Was sind denn so deine Superkräfte? Also als Lehrer, als TikToker, was auch immer? Also ich habe eine gewisse Kreativität, würde ich sagen. Das habe ich selber so an mir festgestellt und entdeckt durch TikTok und Social Media. Da war ich mir vorher gar nicht so dessen bewusst. Und das würde ich als meine Superkraft bezeichnen. Was ich leider nicht als Superkraft habe, ist Singen, weil sonst wäre mein größter Wunsch natürlich selber hier an diesem Wettbewerb, also nicht am Junior ESC, da bin ich ja auch viel zu alt dafür, aber am ESC irgendwie teilzunehmen, das wäre natürlich ein Traum. Aber leider ist meine Superkraft nicht singen und auch nicht Lieder schreiben oder sonst irgendwas. Aber man könnte ja was anderes, keine Ahnung, es wird ja, glaube ich, gerade noch ein Kommentator, ein Nachfolger irgendwie von Peter Urban gesucht oder sowas vielleicht. Ja, aber Sascha, da bist ja wohl eher du der geeignetere Part. Ja, ich glaube, da haben wir noch jemand anders, da kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu irgendwie, der das vielleicht auch machen könnte. Natürlich. Dann würde ich sagen, ich gebe mal eine kurze Einordnung irgendwie für die Leute, die uns vielleicht erst in 5 Jahren oder so diese Folge hören, geben wir da nochmal, oder in 500 Jahren, man weiß es ja manchmal gar nicht, da gebe ich nochmal eine kurze Einordnung. Also wir reden heute über die Kinderversion des ESC, nämlich den Junior Eurovision Song Contest 2023. Der fand am 26. November 2023 im französischen Nizza statt. Der Wettbewerb ist eigentlich in den Regeln ähnlich wie beim großen ESC. Die Songs dürfen nicht länger als 3 Minuten sein. Nur maximal 6 Personen dürfen auf die Bühne. Aber es gibt natürlich auch etwas, was anders ist, nämlich die Teilnehmer müssen zwischen 9 und 14 Jahren alt sein und die Songs müssen über die Hälfte, also zu 60%, in der Sprache des teilnehmenden Landes gesungen werden. Für Deutschland trat die 12-jährige Fia aus Berlin an mit dem Song Ohne Worte. Ja, und wir haben ja ein bisschen gezittert, aber wir sind von den 16 Plätzen auf Platz 9 gekommen. Basti, bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis von Deutschland? Also ich muss sagen, dass ich vor dem Wettbewerb schon ein bisschen, also ich hatte den Eindruck, es gab so einen kleinen Hype um Fia und um Ohne Worte. Mhm. Der hat mich auch ein bisschen angesteckt und ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht noch weiter oben landen könnten, vielleicht sogar gewinnen können. Von daher war ich, wie jeder ESC kennt das, die ersten Punkte kommen rein, man taucht nicht auf, aber der 12-Punkte-Umschlag ist noch nicht geöffnet. Lass es Deutschland sein. Ja, war es natürlich nicht und nach 2, 3 Umschlägen oder nach 2, 3 Wertungen war dann schon klar, okay, es wird wahrscheinlich wieder nicht für ganz oben reichen. Und nachdem mir das bewusst wurde und man auch ehrlich gesagt sagen muss, es war vielleicht, also meiner Meinung nach vielleicht auch nicht die Sternstunde von Fia selber. Ich bin mit dem 9. Platz sehr zufrieden. Ich bin damit sehr zufrieden. Wir sind gerade kurz vorher vor der linken Seite der Tabelle angelangt, ne? Wir sind, als die Punkte dann so reingelaufen sind. Wir waren noch mal eine Zeit lang auch mal so auf der linken Seite. Also das ist ja sozusagen die gute Seite, wo ganz man sagt, ungewohnt. Ja, ganz ungewohnt. Also das war schon, also wir haben leider von keinem Land irgendwie mal 12 Punkte gekriegt. Deswegen, es wird ja dann immer derjenige eingeblendet, der dann die 12 Punkte von einem Land bekommen hat. Also das ist FIA leider vergönnt, dass sie da mal irgendwo auch mal 2-3 Mal vielleicht irgendwie auch nach vorne kommt. Aber mich hat es natürlich auch tatsächlich sehr gefreut darüber, dass wir mal nicht Letzter waren. Zumal, wie ich finde, da waren auch so 3-4 andere Songs dabei, wo ich so denke, ja gut, also das waren auch wirklich für mich letzte Plätze. Ja, also der Hype war ja so ein bisschen darum, weil FIA diesen Song in Gebärdensprache vorgetragen hat. Es ging ja um ihre Schwester, die ja nicht sprechen kann, und sie unterhält sich mit ihrer Schwester praktisch in dieser Zeichensprache, hat auch in Interviews sozusagen auch nochmal darauf hingewiesen, es wäre vielleicht ja auch mal schön, wenn in Schulen Gebärdensprache beigebracht werden würde, so ähnlich wie eine Fremdsprache. Das hat natürlich auch alles eine sehr, sehr schöne Botschaft gehabt. Der Song, finde ich, war auch in Ordnung. Also das hätte vielleicht was Knackigeres werden können. Wie hat dir der Song gefallen? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich FIA großartig finde. Und als ich gehört habe, dass sie da, es standen ja zuerst noch mehrere Kinder zur Auswahl, dass sie also eventuell Deutschland vertritt, war ich schon mal begeistert, weil ich habe sie natürlich bei The Voice verfolgt und habe das so ein bisschen mitbekommen, und das war ja einfach atemberaubend. Und da war schon klar, dass das auf jeden Fall eine große Chance mit sich bringt, wenn sie daran teilnimmt, alleine durch ihre Art. So, da habe ich den Song das erste Mal gehört und war tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem Lied. Ich fand das jetzt nicht schlecht, aber ja, man hatte sie halt bei The Voice gesehen, und da hat sie natürlich, ja klar, die großen Welthits da gemacht. Okay, damit darf man das vielleicht auch nicht messen, aber ja. Aber ich kann es ja nicht anders sagen, also ich war ein bisschen davon enttäuscht. Ich hätte mir für sie noch ein, wie du es selber auch gerade gesagt hast, ein knackigeres Lied gewünscht, also eins, was ja einfach noch ein bisschen mich mehr berührt hätte in irgendeiner Art und Weise, fand es aber auch nicht schlecht, also fand es auch gut. Und ich muss auch sagen, bei ihrem Auftritt, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Das war der einzige Auftritt. Ich hatte bei 2 Liedern Gänsehaut, nicht weil es so schlecht war, sondern weil es so gut war. Und hier hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Ich musste echt mit mir kämpfen, dass ich nicht anfange zu weinen, weil ich so emotional gerührt war. Ja. Als ich habe gestern mir noch mal die Show dann auch noch mal im Nachgang noch mal irgendwie angeschaut. Also am Sonntag habe ich ein bisschen hier auch für unsere Folge heute dann Notizen gemacht. Da fällt einem ja manches irgendwie dann auch nicht so auf. Also habe ich noch mal so normal irgendwie halt geguckt. Ja. Also mir ging es bei FIA wirklich so, dass ich gedacht habe, boah, was hat die für einen tollen Job gemacht? Ich finde, das war übrigens bei allen 16 Beiträgen, was diese Kinder wirklich auch schon für Stimmen haben und wie professionell einige da wirklich auch so waren. Und ich habe jetzt da sozusagen wieder so ein bisschen drauf geschaut und habe gesagt, ja, FIA, toller Job, aber ich finde, die Macher dahinter haben nicht so ganz richtig ihren Job gemacht. Ich fand zum Beispiel ein bisschen schwierig, es gab ja so Parts, sie hatte eine Tänzerin neben sich, die sozusagen die Rolle ihrer Schwester übernommen hat und so. Das war auch schon irgendwie soweit auch ganz gut, aber es gab so Parts, wo sie dann so über die Bühne so rübergelaufen ist. Und ich fand, sie hätte vielleicht eher noch in den Tanz mit einbezogen werden müssen. Und es hatte für mich so stellenweise schon so ein bisschen ein etwas dilettanterischen Auftritt. Und wo ich wirklich sage, das liegt nicht an FIA, sondern ich finde, da hätten die Macher im Hintergrund das noch irgendwie ein bisschen knackiger machen können. Und deswegen ist es, finde ich, auch eher dann so im Mittelfeld dann auch gelandet, weil ich glaube, aufgrund der Botschaft hätte das tatsächlich auch noch ein bisschen weiter nach vorne. Also klar, der Song hätte man vielleicht noch ein bisschen knackiger machen können, aber es war so auch ein bisschen von der Darbietung. Ich fand so die Farbigkeit in dem Auftritt, ich fand übrigens auch diesen, es gab ja so einen Instrumentalpart, wo es dann so, das fand ich auch nochmal klasse, sozusagen nochmal eine neue Version als die, die man sozusagen von seinem Streamingdienst oder so irgendwie kennt, wenn man das jetzt so rauf und runter gehört hat. Das war, das fand ich auch nochmal, das hatte auch nochmal so einen Wow-Effekt, aber das war noch so ein bisschen, dass ich dachte, boah, mal wieder die Geschichte, dass man sagt, Mensch, das deutsche Fernsehen könnte doch da wirklich, sie haben, glaube ich, würde sagen 70% und sie könnten 100% bringen. Weißt du, was ich, also ich hatte einen ähnlichen Impuls, und zwar ging es bei mir so, oder mir ging es so, also pass auf, oder ich kann das ja irgendwo nachvollziehen, ja, also die haben da eine riesige Bühne gehabt, eine riesige Bühne mit so ganz kleinen Menschen. Ja, gefühlt, ne? Ja. Hab ich so gedacht, warum muss das so riesig sein? Aber ich finde, das haben einige wirklich ganz, ganz toll gelöst, aber egal. Du hast diese riesige Bühne, riesige LED-Fläche und willst die auch irgendwie nutzen. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber ich finde, Fias Stärke und Fias Song und Fias Botschaft, das hat was von Intimität. Und ihre stärksten Momente waren die, wenn sie groß im Fokus war, in Großaufnahme. Und das, finde ich, hätte man noch viel mehr nutzen müssen. Also gar nicht so lass die Leinwand sein, und das sieht im Hintergrund immer noch schön aus, aber lass uns ganz nah dran sein. Das wäre so mein Impuls gewesen, weil sie muss strahlen, sie müssen wir sehen und wir müssen das, ja, also das mitfühlen können. Und da habe ich so gedacht, man hätte noch viel mehr ganz nah dran sein können, aber ja gut, da gibt es ja immer tausend verschiedene Ansätze, aber das war so mein Gefühl einfach dabei gewesen. Das wäre, glaube ich, intensiver gewesen. Ja, und das glaube ich auch. Also bevor sie nach Nizza zum Junior ESC gefahren ist und ich auch diverse, also sowohl ihr Bewerbungsvideo als auch das, was sie bei The Voice Kids irgendwie gemacht, habe ich so gedacht, ja, da sind so, ich finde, so leichte Lena-Vibes irgendwie auch, obwohl sie noch so jung ist mit ihren 12 Jahren. Ich glaube, bei der Bewerbung war sie noch 11 Jahre, weil das hatte ich immer so in den Pressetexten so gelesen. Und habe ich so gedacht, wow, also es gibt schon manchmal auch so Kinder, die im frühesten Alter, wo du so merkst, boah, da ist so ein Talent, das kannst du auch nicht lernen, das hast du irgendwie so intus. Und da hast du recht, ich glaube, so ähnlich wie bei Lena damals, da wurde ja auch nicht viel getanzt, da wurde mehr so mit Kamera gespielt, so die Kamera, die auf sie zuzoomte, wieder wegging und so weiter. Lena selber hat sich ja auch gar nicht so wahnsinnig bewegt, und ich glaube, das wäre dann, denn dieses Hin und Her, das war wirklich so ein bisschen sehr tump und sehr unbeholfen, und wo man so denkt, ja Leute, macht das nicht. Und weißt du, wo ich daran denken muss bei diesem Auftritt? An Michael Schulte, der ja auch so einen ganz zurückgenommenen Beitrag hatte. Er stand ja im Grunde die ganze Zeit da, und im Hintergrund dann die Bilder, die da auf uns gewirkt haben. Genau sowas hätte es in diesem Falle, ey, ich bin immer sonst echt ein Befürworter dessen, dass ich sage, da muss was passieren auf der Bühne, und. Ja. Aber es passt nicht zu jedem Beitrag. Und hier mit diesem Beitrag, mit dieser Botschaft, mit dieser großartigen Künstlerin, da hätte ich volle Karte auf Fia gesetzt. Ja, voll auf sie. Lass sie da stehen, lass sie da ihre Bewegung machen und einfach wirken. Lass sie einfach wirken, lass sie strahlen. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns über einen tollen 9. Platz. Also wir können wirklich sagen, wir sind endlich mal wieder in der Top 10. Das hat wirklich gut geklappt. Absolut. Und was man ja auch nicht vergessen darf bei der ganzen Sache, da werden wir dann gleich noch drauf kommen, es gab einfach auch unglaublich tolle Beiträge. Es ist ja nicht so, dass, ne, Deutschland jetzt hätte Erster werden müssen, unserer Meinung nach, nein, sondern es gab auch einfach unglaublich tolle Beiträge, das ist Wahnsinn. Aber wenn ich noch zwei Sachen sagen darf zu FIA. Gerne. Es gibt zwei Sachen, die ich persönlich nicht verstanden habe. Und zwar ist es ja so, dass das kennt man ja auch vom Erwachsenen-ESC, dass immer so nach ein paar Liedern so ein paar Pausen sind, wenn in einigen Ländern Werbung eingespielt wird und dann im Green Room auch Interviews geführt werden. Ne? Und da habe ich mich gefragt, warum war FIA nicht dabei? Das wäre für uns auch nochmal eine große Chance gewesen, dass sie auch nochmal, weil klar, wir in Deutschland, das ist ja immer so, ne? Verstehen die denn überhaupt, was wir da wollen? Ja. Und wir in Deutschland haben das mitbekommen, waren emotional gepackt. Und da hätte sie die Chance gehabt, vielleicht auch dem Publikum nochmal die Botschaft etwas näher zu bringen. Da habe ich mich gefragt oder habe ich gedacht, schade, dass sie die Chance dazu nicht bekommen hat. Und die zweite Sache, die ich mich gefragt habe oder wo ich ein bisschen enttäuscht war. Und ich habe das mit meiner Tochter Jule geguckt und ich habe zu ihr gesagt, pass mal auf, ich bin mir sicher, wir kriegen bestimmt viele Punkte von der Jury, weil ich gedacht habe, die Juries, die werden ja auch ein bisschen Hintergrundinformationen haben und sehen, da ist jetzt nicht jemand, der biedert sich an und greift dieses Thema auf, nur um auf Tränen zu machen und ja, hat aber da gar keinen persönlichen Bezug dazu, sondern die werden ja erkennen, da ist jemand, der hat wirklich eine ganz tiefgründige persönliche Geschichte, die er hier zum Besten gibt und die werden erkennen, dass das was Besonderes ist und dann bekommen wir da, ja, ich weiß nicht, sag's die mir. Jury haben 33 Punkte gegeben, die Zuschauer 74. Also das war schon enttäuschend, das muss ich schon sagen. Ja. Das habe ich nicht gedacht. Ja, also zu deiner ersten Frage, ich glaube, es war tatsächlich von der Dramaturgie so, FIA war ja Startnummer 15 oder so und dann kamen ja, glaube ich, noch die Holländer und dann war ja eigentlich fast schon dieses Thema Intervall-Act und Schnelldurchlauf und so weiter, aber nichtsdestotrotz muss da natürlich das deutsche Fernsehen da auch ein bisschen drauf drängen, dass sie eben halt auch nochmal im Green Room irgendwie stattfinden mit Interviews und so weiter. Also bin ich da voll bei dir, weil dann ist irgendwie auch tatsächlich keine Chancengleichheit gegeben, wenn sich nicht jedes Land sozusagen da auch nochmal präsentieren kann. Und als drittes würde mir noch irgendwie dabei einfallen, das habe ich jetzt eben auch noch nicht gesagt, was mir wirklich aufgefallen ist, es gab auch Tage vorher immer jeweils 30 Sekunden auch schon von den Rehearsals und unter anderem das auch von FIA und ich weiß, dass da viele Leute drauf reagiert haben und gesagt haben, wieso ist denn FIA so leise und die Musik so laut und ich habe erst gedacht, okay, die Tontechniker müssen natürlich schon mal so ein bisschen das Publikum mitdenken und dann ist vielleicht eine ganz andere Akustik und so weiter, deswegen hört sich das noch so komisch an. Ich habe dann aber bei dem Ablauf dieses Contests, es gab noch so 3, 4, 5 andere Länder, wo das auch so ähnlich war, wo ich so dachte, da ist jetzt aber der Sound irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass uns vielleicht einige Punkte auch verloren gegangen sind, weil insbesondere so beim Refrain oder so hat man FIA fast gar nicht mehr gehört. Also das fand ich auch sehr, sehr schade, weil tatsächlich, das sind ja so Dinge, da muss man dann natürlich irgendwie, wenn man, keine Ahnung, Head of Delegation oder so ist oder für die Technik oder man ist da irgendwie Vocal Coach oder so, keine Ahnung, wer da dann das Sagen hat in dem Moment über die Inszenierung, da hätte man wirklich noch ein bisschen mehr auch einfach mal die Regler etwas, die Regler bei der Musik runter und beim Ton von FIA ein bisschen rauf, dann wäre es auch vollkommen in Ordnung gewesen und man hätte sie durchgehend auch gut verstanden. Und das fragt man sich ja auch ganz oft, oder? Solche Sachen spielen eine große Rolle. Das fragt man sich ja auch manchmal beim ESC zum Beispiel. Die Auswahl für die Zusammenschnitte, die immer wieder laufen, ne? Da kannst du Glück haben und da kannst du aber auch großes Pech haben. Also das ja, ist nicht zu verachten. Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt beim Junior ESC abgelaufen ist. Seit vielen Jahren ist es ja eigentlich so beim ESC, die machen ja immer ihre Proben. Das sind meistens so 3 Durchläufe. Und dann werden die Delegationen, also samt dem Künstler und den Musikern, in so ein, ja, so eine Art Kinoraum geführt. Und dann können die sich sozusagen diese 3 Durchläufe nochmal am Fernsehschirm nochmal anschauen. Und können dann sozusagen nochmal sagen, das wollen wir vielleicht anders, hier mehr in der Totalen und so weiter. Da kann man dann seine Wünsche nochmal anbringen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das beim Junior ESC auch so war oder ob man sich da komplett in die Hände der Regie gelegt hat. Aber da fand ich so ein bisschen, das waren so Dinge, da hätte man vielleicht nochmal so ein bisschen korrigierend irgendwie dann nochmal eingreifen können. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich, als es dann wirklich ernst wurde und die Punkte kamen, habe ich natürlich schon auch ein bisschen gezittert und denke so, oh nee, es darf, wir sind jetzt hoffentlich nie wieder Letzter oder Zweitletzter. Und das hat natürlich schon mal ganz gut und ja, ist ausbaufähig. Und dann werden wir mal schauen, vielleicht ist das ja auch mal so ein ganz, auch wenn es jetzt so, ich sag mal, in der breiten Öffentlichkeit sicherlich, wenn man da jetzt so auf der Straße jemanden gefragt hätte, wussten Sie eigentlich, dass letzten Sonntag irgendwie Junior ESC war, dann werden wahrscheinlich 9 von 10 sagen, nee, wusste ich gar nicht. Also das läuft vielleicht auch so neben der Spur. Aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht so in der ESC-Welt auch nochmal so ein bisschen so ein kleiner, so ein kleiner Auftrieb, dass es vielleicht beim ESC nächstes Jahr in Malmö vielleicht doch ein ganz klein bisschen besser wird. Ich würde mal sagen, wir gucken uns vielleicht erstmal, wir gehen vom Äußeren sozusagen ins Innere, und das Äußere ist sozusagen so ein bisschen so die Show. Jetzt sind ja ein paar Tage vergangen. Gibt's was dir jetzt so besonders aufgefallen ist bei der ganzen Show, jetzt mal abgesehen von der Musik im Moment? Die Franzosen haben es ja dieses Mal zum zweiten Mal auch ausgerichtet. In Nizza war das dieses Mal, weil Lissandro letztes Jahr für Frankreich gewonnen hat und jetzt vor 5000 Zuschauern, was hat das für dich für einen Eindruck gemacht vor dem Fernsehschirm? Ja, also ich muss sagen, ich gucke das jetzt zum dritten Mal in Folge und bin wirklich begeistert über die Professionalität dieses ganzen Wettbewerbs. Also das hat nichts mehr von peinlich oder kindlich oder kindisch vielleicht, ne? Kindlich, da darf das ja auch hier und da sein, aber es ist nicht kindisch. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine großartige Show generell. Wenn ich das vergleichen darf, muss ich sagen, das hat mir letztes Jahr in Armenien viel besser gefallen, also insgesamt. Und vor allem das Opening letztes Jahr fand ich irgendwie mega, weil die da noch so mehr so, es war nicht so auf die Bühne fokussiert, ne? Hier kamen die alle so auf die Bühne und da liefen die noch so ein bisschen außen drum herum, so als die ganzen Länder vorgestellt wurden. Das fand ich letztes Mal irgendwie sehr imposant und sehr cool irgendwie gemacht. Aber da möchte ich jetzt trotzdem keine großen Abstriche machen dieses Jahr. Mir hat es gut gefallen. Ich wurde gut unterhalten und ich finde, das ist einfach eine ganz professionelle Veranstaltung, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Ja, ich muss, also sporadisch habe ich, glaube ich, so angefangen, ich glaube so 2012 oder so immer mal reinzugucken. Und da war das natürlich noch so ein bisschen so wie Mini-Playback-Show. Deutschland hat ja auch immer nicht dran teilgenommen, weil die unter anderem gesagt haben, so ein Kinder-ESC, der muss halt nachmittags stattfinden. Und früher war das dann auch zu dieser ESC-Zeit 21 Uhr bis 23 Uhr, war dann meistens an einem Samstag. Und das war alles so ein bisschen sehr gekünstelt, auch teilweise, wie du schon sagst, die Professionalität, ließ da auch zu wünschen übrig. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dieses Jahr, auch wenn es da sicherlich auf hohem Niveau gejammert, irgendwie sicherlich so 2, 3 Beiträge gibt, wo man so dachte, naja, aber selbst die waren wirklich sehr professionell gemacht und gut gesungen und so weiter. Und ja, gut, dass es einem dann manchmal nicht gefällt, ist ja eine andere Geschichte. Das ja aber das ist halt, das macht halt wirklich auch Spaß und da hat man das dann wirklich sehr gut professionalisiert so. Ja, wir haben vorhin gerade schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich nur für den deutschen Zuschauer eine interessante Geschichte. Konstantin Zöller hat wieder den Junior ESC moderiert. Marcel Stober hat ihn da redaktionell damit unterstützt. Ich muss sagen, er hat das hervorragend gemacht. Und zwar, weil ich auch fand, das Ganze hatte Witz, ohne dass er die Kinder da wirklich vorgeführt hat und hat es aber auch, finde ich, auf eine sehr kindgerechte Art auch kommentiert. Also das war so ein bisschen so, wie wenn der große Bruder irgendwie den kleineren Bruder oder der Schwester irgendwie erklärt, wie jetzt Junior ESC funktioniert und so. Das hat er hervorragend gemacht und ich finde ja, es wäre tatsächlich auch ein hervorragender Nachfolger für den großen ESC. Das würde, die Klammer, finde ich, würde sich auch gut anbieten, dass der deutsche Kommentator sowohl den Junior ESC als auch den großen Erwachsenen ESC machen würde. Und ja, also ich finde, weil er auch ein junger, er ist ja eigentlich Radiomoderator, ein junger Moderator, der wirklich auch mit einem frischen Blick auf so eine Eurovision irgendwie halt auch so schaut. Und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war so die ersten Jahre immer so ein bisschen skeptisch bei ihm. Aber ich glaube, auch er hat sich da so ein bisschen auch in diese Kommentatorenrolle da so langsam eingegruft. Und ich finde, er wäre jetzt auch tatsächlich für was Höheres bestimmten auch tatsächlich den richtigen ESC auch kommentieren. Also ich würde das gerne sehen, wenn es so käme. Ich finde natürlich, wenn er jetzt den Junior ESC moderiert, das hat er gut gemacht. Aber wenn man ihn kennt und die Hardcore-Fans, sage ich mal, die kennen ihn ja so durch Eurovision.de und was er da ist er ja auch eigentlich immer aktives Mitglied und oft zu sehen und zu hören. Und da finde ich ihn wirklich großartig, weil der hat einen ganz besonderen Humor und ist auch ein bisschen bissig. Und deswegen glaube ich, dass wenn er den ESC moderieren würde, dann würde ich, also das war hier so ein bisschen moderieren mit angezogener Handbremse. Und ich würde mir wünschen, wenn er dann auch, und ich glaube, er ist mutig und er ist frech, dass er das dann auch mit in den ESC rübernehmen würde. Und dann würde es mir noch besser gefallen. So war es halt ein netter Moderator. Du kannst ja auch in der Kindersendung, ja, kannst du nicht so frech sein. Das ist ja logisch. Ja, genau. Aber ich würde mir wünschen, dass das dann tatsächlich auch beim Erwachsenen-ESC nicht so weichgespült wäre. Und das kann er. Und dann hoffe ich, alle haben auch den Mut, ihm das zuzugestehen, dass er da ein bisschen frech sein darf. Dann wird es richtig gut. Ja, ich glaube, das machen wir heute ja hier auch bei diesem, sozusagen auf unsere Draufsicht, auf diesen Wettbewerb. Man hat natürlich ja immer im Hinterkopf, ja, das sind Kinder und die machen das tatsächlich aus maximaler Freude daran. Und da kannst du natürlich jetzt auch nicht so draufhauen, wie jetzt irgendwie, wie man es jetzt bei einem schlechten Erwachseneninterpreten beim ESC irgendwie halt macht. Aber ich fand zum Beispiel so, also von ihm kamen auch so Sachen und diese Polin, die ich meine, die heißt Maja und so. Also da habe ich dann noch so gedacht, ach ja, genau, das, also ich glaube, dass diese gezogene Handbremse tatsächlich diesem Wettbewerb auch geschuldet ist. Und natürlich, ich denke mal, dass das würde auch beim ESC. Aber ich glaube, also das wäre schon mal so eine schöne Bewerbung. Und selbst wenn er das beim nächsten ESC nicht wird und der oder die, den sie da gibt es ja jetzt angeblich jetzt Verhandlungen, heißt es ja jetzt gerade und irgendwann wahrscheinlich um den Jahreswechsel oder Anfang des Jahres wird man wohl irgendwie bekannt geben, wer den ESC-Kommentar irgendwie halt macht. Gibt es Gerüchte? Es gab ja jetzt am Samstag davor, gab es ja unser ECG-Treffen, das Fan-Treffen. Ich war jetzt selber nicht da, aber man konnte das jetzt bei ESC-Kompakt nachlesen. Also da war der Stefan Leitner und die Alexandra Wolfslast, die Head of Delegation von Deutschland. Und auf die Frage, wer denn wohl den Kommentar für Deutschland macht, ging es wohl darum, das deutsche Fernsehen ist wohl in Verhandlungen und es sei wohl nicht aus dem Umfeld des NDR oder der ARD. Kurzzeitig habe ich noch überlegt, oder wollen sie vielleicht doch Schulz und Böhmermann irgendwie ranbekommen? Ich glaube aber, so mutig sind die nicht. Nein, niemand. Und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, also wäre das auch möglich, wie du schon sagst, es war ja bei Eurovision.de ist er ja auch schon seit Jahren immer so festes Mitglied im Team als Reporter und wie auch immer, den hat man da so langsam aufgebaut und erinnert mich auch so ein bisschen an diese spitze Zunge, die Peter Orban früher in seinen früheren Kommentatorenjahren hatte. Nur das hat er eben halt nicht mehr mit 75, das merkt man ja auch bei Thomas Gottschalk, diese freche Zunge, die hat er auch nicht mehr, klar, weil man natürlich auch älter, gesetzter wird und so weiter. Und ich glaube, es muss immer eine Mischung aus frech und ein bisschen so jemand sein, der natürlich auch Sachverstand hat und nicht nur da drauf schaut, oh, was hat die denn an und wie furchtbar ist das denn und so, sondern wirklich auch mit so einer gewissen Draufsicht und ja, also wir lassen uns mal überraschen, aber darauf habe ich natürlich während des Junior ESC auch natürlich ein bisschen geachtet. Da konnte man natürlich auch wirklich, hatte man schon mal ein schönes Gesellenstück, was man da sehen konnte. Vielleicht wird es ja dann irgendwann ein Meisterstück. Lassen wir uns überraschen. Ja, bei der Show fällt uns noch irgendwas ein. Also ansonsten, was ich noch ganz schön fand, wir sahen auch Amir, den französischen Teilnehmer des ESC 2016. Der hat dann nochmal seinen Song vom ESC dann nochmal Je Cherche nochmal gesungen und einen neueren Song von ihm. Er war sehr bunt angezogen, seine Tänzer auch. Das fand ich nochmal ganz schön. Also finde ich sowieso ist einer der besten französischen Beiträge der letzten Jahre. Also insofern war das ein schönes Wiedersehen und ansonsten ja war viel Folklore dabei, ne? So mit fahnenschwenkenden Teilnehmern am Anfang, die dann alle auch dieses Motto-Lied Heroes dann gesungen haben. Das fand ich vielleicht noch ganz nett, dass da jeder so ähnlich wie bei We Are The World irgendwie halt jeder hatte so seine kleine Passage, die er da nochmal gesungen hat, war zwar in Vollplayback, aber das war dann auch nochmal so ein schöner Auftakt für diese Veranstaltung und man konnte im Publikum auch sehen, da waren nicht nur Kinder auch zugegen, also das war aber sehr gemischt, es war sicherlich so OGAE-Publikum, es war aber sehr gemischt. Ich glaube, es waren auch viele, wie sagt man, Nizzerianer, Nizza-Bewohner oder so, waren wahrscheinlich vor Ort. Franzosen, genau. Und das glaube ich, das haben die ganz gut gemacht. Die haben eine ganz gute Show gemacht und wahrscheinlich haben sie das ja irgendwie so ganz, ganz gut gemacht, dass sie eben halt auch wieder gewonnen haben. Zoe hat gewonnen mit Cœur, mit dem Herzen. Das war natürlich auch wieder so, ja, so ESC-like, ne? Sie spielte dann an einem Klavier, was geformt war wie ein Herz. Und dieses Klavier wurde da, oder der Flügel, der wurde dann nachher auch dann als Bühne benutzt, auf der sie dann stand und dann weitergesungen hat mit Lichtstrahlen und so weiter. Wie gefällt dir denn der Siegertitel aus Frankreich? Ja, also ich muss sagen, ich hatte den Song nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich habe den gesehen, ne? Und ich hatte auch die Songs, bis auf Fias Beitrag habe ich, ein paar habe ich vorher ja gesehen, genau, stimmt. Aber Frankreich war irgendwie nicht dabei, weiß ich nicht warum. So, das heißt, ich habe den jetzt bei dem ESC das erste Mal gesehen. Und das ist bei mir immer so, aha, ja gut, das ist der Gastgeber. Und meistens ist es ja so, dass der Gastgeber, ja, auch nicht unbedingt ein zweites Mal hintereinander gewinnen muss oder möchte, weil das hat ja immer ganz viele Verpflichtungen, die es mit sich bringt. Und habe also diesen Beitrag gesehen und fand es nett, fand es gut, aber ich hätte es nicht für den Sieg auf dem Schirm gehabt. Was ich sagen muss, sie hat angefangen zu singen, er hat eine fantastische Stimme. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und sie hat eine unglaublich tolle, positive Ausstrahlung. Auch das richtig, richtig gut. Und dann ist mir noch was ist bei mir was hängen geblieben. Das hat nämlich der Konzi, glaube ich, auch gesagt. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Aber vielleicht war das tatsächlich auch Absicht von den Machern. Und zwar sagte er, ja, das sieht alles ein bisschen aus wie bei Barbie. Oder das Barbie-Klavier ist auch dabei oder so. Weil das ja natürlich alles ganz in Pink war. Ihr genau. Kleid war pink, ja. das Piano war pink und so weiter und so fort. Das war vielleicht ein ganz cooler Move, muss man sagen, weil Barbie durch den Film und so ist im Moment wieder total in. Und klar ist der Hype jetzt schon wieder so ein bisschen abgeschwächt, aber ja, vielleicht spielte das auch noch mit eine Rolle, was sie so nach vorne gebracht hat. Aber ich hätte es nicht vorne gehabt. Aber lustig ist, da kann ich das ja schon mal vorwegnehmen, ich habe es, wie gesagt, mit Jule zusammengeguckt und die hat Frankreich in ihren Top 3 gehabt. Okay. Und das finde ich dann wiederum toll. Also ich hätte Frankreich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mir war das zu hittig. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, dass ich denke, kommt sowas wirklich, auch so beim ESC ist das ja ähnlich, kommt das wirklich an? Wir haben ja diesen schönen Begriff der Radiotauglichkeit, ne? Also es ist halt wirklich so, dass man dann denkt, ja, das ist zwar schön irgendwie, aber es ist ja, gibt ja immer so diesen Running Gag, ach ja, Frankreich bringt ja jedes Jahr immer den gleichen Song sozusagen, so ähnlich ist der ja auch, aber du sagst es auch, das Gesamtpaket hat wirklich gestimmt, sie singt ja auch am Ende noch so einen langen Ton, wo man so denkt, wow, so super, super gemacht. Aber wie du schon sagst, das Barbie-Klavier und so, das wird es wahrscheinlich auch gemacht haben. Und also wie gesagt, Frankreich wär tatsächlich noch nicht mal in meinen Top 3 irgendwie halt auch gewesen. Also insofern, aber ich glaube, da gehen wir sozusagen wieder in vergangene Jahrzehnte des ESC, wo es ja auch so eine ähnliche Anzahl an Teilnehmern gab, so 16, 17. Da gab es das ja in der Vergangenheit schon mal des Öfteren, dass auch der Gastgeber auch tatsächlich den ESC mal gewinnt. Also wir erinnern uns auch an die irischen Jahre. Frankreich hat ja auch ganz oft beim ESC und im Moment hat man so auch das Gefühl, Frankreich wird jetzt so beim Junior ESC das neue Schweden. Also die haben irgendwie, haben sie gutes Gespür dafür. Das ging ja mal so los mit Bim Bam Toi 2019. Das war ja auch so ein TikTok-Hit hinterher, ja, obwohl ja irgendwie Kala irgendwie nur, ich glaube, Sechste geworden ist oder so. Die hatte auch live nicht so einen geilen Auftritt, muss man ehrlich sagen. Die ist aber mittlerweile in Frankreich, ist sie auch eine angesagte Sängerin, ist, glaube ich, mittlerweile, die muss ja 19 oder 20 mittlerweile sein. Und das immer und immer wieder, auch den Lissandro letztes Jahr hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber irgendwas muss da sein, was das französische Fernsehen, dass die irgendwie wissen, wie sie ansetzen müssen, dass sie entweder vorne landen oder dass sie das Ding sogar gewinnen. Und darauf kommt es ja letztendlich dann auch an, ne? Nee, aber weißt du, was ich jetzt zum Beispiel jetzt an dieser Sache schön finde, ist, dass das ist ja ein Wettbewerb mit Kindern und die Zielgruppe sind ja auch Kinder. Und da finde ich es jetzt toll, dass wenn wir unsere Top 3 haben und meine Tochter ihre Top 3 hat, dass sie den Song da drin hat Ja, und wir beide nicht. Genau. Also das heißt, die Zielgruppe hat den Song in den Top 3 gehabt. Ja, und darauf kommt es an. Ja, und das finde ich dann irgendwie auch wieder cool. Ja, genau. Wir sind ja nur alte Männer, die da irgendwie auf so eine Kinder alte, weiße Männer. Genau. Ja, es war ja bei dem Junior ESC war es ja so, anders als beim ESC, man konnte ja sogar für sein eigenes Land abstimmen. Es war ja online, man konnte das, ich glaube, am Freitag ging es schon los, dass man bis zum Beginn der Sendung konnte man ja abstimmen. Da musste man sich in einem Schnelldurchlauf alle 16 Songs einmal in Snippets irgendwie halt anschauen. Und ich habe natürlich auch des Öfteren dann auch abgestimmt. Was waren denn deine drei Länder? Oder vielleicht waren es ja, wenn du mehrmals probiert hast, vielleicht auch immer mal das eine oder andere. Was waren denn so deine drei Songs, die du dann immer gewählt hast? Also wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht mehr genau sagen, was ich vorher, also zwei weiß ich noch, die sind nämlich auch geblieben. Aber ich weiß nicht mehr das dritte Land, was ich gewählt habe, vorher. Und das ist dann so, und deswegen mag ich das auch gar nicht so, vorher wählen, das macht für mich eigentlich gar keinen Sinn. Ich habe es jetzt gemacht, um vier zu unterstützen, weil ich, deswegen, Jule fragt mich nach zwei, drei Liedern, und was glaubst du, wer gewinnt? Ja, ich muss erstmal alle Lieder sehen, ich muss alle Auftritte sehen, ich mache es von dem Auftritt, entscheide ich dann, davon mache ich es abhängig. So, und dementsprechend habe ich halt vorher nach den Videos und so abgestimmt, aber ja, was sagt ein Video aus, ob der Künstler auf der Bühne das abliefern kann? Naja, und gut, ich hatte auf jeden Fall die Ukraine und Deutschland und ja, das dritte Land weiß ich nicht mehr genau, was es war. Also Kvitka von Anastasia, das hatte ich auch gewählt. Sag du mal, was hast du an dem Song so toll gefunden? Also auch hier, also ich kann es gar nicht verstehen, dass, also ich hätte gedacht, die gewinnt. Weil sie ist so wunderbar. Also, das muss man vielleicht für den Zuschauer, der es nicht gesehen hat, ich verbessere mich, wenn ich es falsch sage, aber ich glaube, sie ist mit Abstand die jüngste Teilnehmerin und hat einen so tollen Auftritt hingelegt, das war verzaubernd, wunderschön, richtig gut und das Lied ein totaler Ohrwurm und also das ist bei mir total gut angekommen, ja. Das war ja eines der ersten Lieder, die bekannt gegeben wurden. Die Ukraine hat sogar einen Vorentscheid gemacht für den Junior ESC. Und ja, Anastasia hat das dann, ich glaube, 9 Jahre ist sie. Ich glaube, das ist tatsächlich auch die jüngste gewesen in diesem Umfeld. Was sie da geleistet hat, ist der Wahnsinn. Ja. Und Kvitka heißt ja auf Ukrainisch Blume. Da geht es so um Kinder irgendwie, die sich dann entfalten sollen. Und am Anfang, es war ja eins der ersten Lieder, die bekannt wurden. Ich glaube, zusammen mit Deutschland. Deutschland war auch relativ früh draußen mit der Veröffentlichung. Da habe ich erst so gedacht, okay, das ist ja irgendwie, es ist ein bisschen nervig irgendwie. Und aber dieses Kvitka, es hat ja, Konzi hatte ja nochmal nachgefragt, ja, und ihr könnt ja nochmal mitzählen, wie oft Kvitka wirklich dabei ist. Es ist 51 Mal, hat er dann hinterher aufgelöst. Sogar in einer nochmal gebeugten Version insgesamt waren es dann 51. Und ja, du hast es halt einfach auch ganz schnell im Ohr, ne? Also das war wirklich, das hat Ohrwurm und die hatte auch, und das ist eben, wie gesagt, das sind so eben so, ich nenne sie jetzt mal Kinderstars, die wirklich im frühesten Alter schon eine Bühnenpräsenz haben. Das kannst du auch nicht lernen und das hatte die auch. Und es war wirklich hinreißend und ja, sie ist dann letztendlich ist sie Fünfte geworden, hat auch tatsächlich mehr Zuschauerstimmen gekriegt als Jurypunkte, also 83 Zuschauer, 45 Jurypunkte und insgesamt 128, also war es dann der fünfte Platz. Aber auch ähnlich wie beim ESC ist die Ukraine auch immer eine Macht, die ganz vorne immer musikalisch da irgendwie auch mitspielt. Und ich finde auch zu Recht, diese Mischung immer, die Ukraine oft hat, so aus, also man hört typische Klänge, so wie man, ja, wie man sich das ja irgendwie vorstellt, aber eben auch mit poppigen Elementen. Und sie haben sich für die, auf der Bühne haben sie sich da auch wirklich was Schönes ausgedacht. Also das war, wie gesagt, das war ein sehr, sehr schöner Song, der, den sie da auf die Bühne gestellt haben. Ja, was ich auch, was ich noch dazu sagen kann, ich hatte vorab ein paar Sachen auch mit meinen Schülern schon geschaut. Und die fanden auch diesen Beitrag ganz, ganz toll. Jule hingegen hat die Ukraine nicht unter den Top 3 gehabt. Okay, okay. Ja, und dann hast du natürlich auch Deutschland abgestimmt, hattest du gesagt. Ja, ne? Genau. Genau, das habe ich auch natürlich gemacht, weil ich finde, ja klar, beim ESC gibt es das ja nicht. Da soll man ja nicht für, oder kann man nicht für sein eigenes Land abstimmen. Hier macht man es eben, weil man es wahrscheinlich über eine Online-Bewertung sowieso nicht komplett ausschließen kann, dass die Leute für ihr eigenes Land mit abstimmen. Aber ich glaube, vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir dann auch ein bisschen im Mittelfeld dann auch gelandet sind. Aber wie gesagt, ich habe das ein oder andere Mal wirklich auch abgestimmt. Ja, ich habe dann, was mir auch ganz gut gefallen hat, war der Song aus Armenien. Das war ja so eine Art K-Pop. Do It My Way. Die Jan Girls, weil die ja alle irgendwie mit Nachnamen hinten Jan heißen, hat man gesagt, das sind die Jan Girls. Und ich glaube, dass so K-Pop und so weiter, Fia hatte das in meinem Interview auch irgendwie gesagt, dass sie auch auf eine K-Pop-Band irgendwie halt steht. Ich glaube, dass, und die sind ja auch sehr weit vorne angekommen, es war sehr bunt. Das war doch, glaube, ach nee, das war bei der Quidga, ne, wo das dann so mit so Manga-Figuren im Hintergrund war und so. Und das, aber ich glaube, dass das sicherlich auch der Zielgruppe vielleicht auch irgendwie ganz gut gefallen hat. Also ich glaube, da war die Wahl so für diese Art der Musik, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, ich fand das auch einen ganz überraschenden Auftritt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und Armenien muss man ja echt sagen. Die, also wie du es eben sagtest, mit Frankreich wird das neue Schweden. Armenien ist ja auch immer mit da vorne dabei. Ja, ne? Das stimmt. Die haben auch echt richtig gute Sachen und das war auch dieses Mal wieder spitze. Also ich habe tatsächlich in meiner Abstimmung Armenien auf Platz 4 gehabt, zusammen mit Spanien. Ja, Spanien ist ja Zweiter geworden. Das fand ich war auch, das war ja sogar Start Nummer 1. Ja. Ist die gestartet und unwahrscheinlich souveräner Auftritt. Da waren auch Tänzer dabei. Das war aber, also es war so eine gesunde Mischung aus Professionalität und noch sozusagen kindlichem Tanzen. Das fand ich wirklich, auch nachher die Sandra ist ja auch nochmal dann im Green Room dann hinterher nochmal interviewt worden. Super souverän, also das war wirklich, also für einen Start Nummer 1, also die Startreihenfolge wird ja auch hier beim Junior ESC nicht ausgelost, sondern da bestimmt ja die Regie die Reihenfolge. Da geht es auch ein bisschen so um, so wer hat die aufwendigsten Aufbauten und dass man das so ein bisschen abwechselnd irgendwie halt macht. Da hat man wirklich so ein Banger irgendwie. So ähnlich war das eigentlich auch mit den Niederlanden, die so als letzter auch nochmal so einen nach vorne gehenden Song irgendwie halt hatten. Aber Spanien war wirklich auch ganz, ganz groß. Das erwartet man ja eigentlich beim ESC ja nicht unbedingt von Spanien. Aber hier beim Junior ESC, da haben sie nochmal so richtig irgendwie reingehauen. Ne? Also wie gesagt, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, es war ein totaler Ohrwurm. Es war auch ein fantastischer Start in die ganze Sendung überhaupt. Und es war auch ganz toll inszeniert mit diesen Koffern da, fand ich. Also es hat mir einfach auch unglaublich gut gefallen. Und generell ist ja auch spannend, fällt mir gerade so auf, dass in den Top 4 drei der der großen Geldgebernationen sind, ne? Frankreich, Spanien, Großbritannien, wo die ja immer fürs Finale beim Erwachsenen-ESC schon qualifiziert sind und dort immer ständig immer abschmieren, bis auf Frankreich die letzte Zeit. Mit uns zusammen, ne? Ja, ja, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das ist halt ganz, ganz spannend, ne? Dass die drei der Top-4-Platzierungen dieses Jahr abgesahnt haben. Das finde ich echt interessant, ja. Was sagst du denn zu Großbritannien? Großbritannien hatte ich, das war nicht so mein Geschmack. Ich fand, Großbritannien hat ganz toll die Bühne genutzt. Also da muss man sagen, das waren also drei Sängerinnen, die auch wirklich gut waren. Ich habe aufgeschrieben, die sahen aus wie Stars, ja. Haben sie wirklich also richtig gut rausgeputzt. Und ich fand die Bühne so toll. Das sah ja aus, als würden sie auf so einem Hochhaus singen. Und dann waren im Hintergrund so andere Hochhäuser zu sehen. Und so sah es, also das war wie ein Bild. Also das haben die wirklich ganz toll gemacht. Und das war bei einigen Auftritten so, dass die Bühne genial genutzt haben. Und hier war es halt so. Dann haben die ja so ein Dance-Break gemacht. Boah, ja, den fand ich jetzt auch nicht so cool, muss ich sagen. Insgesamt war es mir etwas zu langweilig, muss ich sagen, ja. Aber Jule wiederum fand es ganz cool. Ich fand, der Song hatte sehr große Ohrwurm-Qualitäten, was mich daran disqualifiziert an dem Song. Mich hat diese Flöte dermaßen genervt. Das ging schon beim ersten Mal, als ich es gab ja im Vorfeld dann auch irgendwann alle offiziellen Videos, so ähnlich wie man es beim ESC ja auch kennt. Und dann habe ich so, ja, der Anfang ging irgendwie ganz gut. Denke ich so, ja, also war auch so ein bisschen so ein hittiger Song. Da geht es ja auch manchmal gerne dann nach hinten los. Aber da habe ich so gedacht, was ist das denn für eine furchtbare Flöte da im Hintergrund? Und das war dann für mich, also irgendwie habe ich es mir dann mal wieder auch schön gehört. Aber habe ich so gedacht, boah, ey, diese Flöte, ja, war ein No-Go. Also das fand ich leider ganz schlecht. Aber die Dreien hatten tolle Stimmen, war noch ganz niedlich. Die sind dann auch noch interviewt worden im Green Room. Und da finde ich zum Beispiel genau das. Die drei, die waren halt bei dem Interview. Und ich glaube, das hat denen auch nochmal richtig viel gebracht, weil die unglaublich sympathisch rüberkamen. Und dann erzählte die eine halt, wie wichtig ihr dieser Auftritt ist mit ihren beiden Freundinnen. Und die waren so gerührt, die anderen beiden, dass sie dann anfangen mussten zu weinen. Genau, genau. Und das wirkte nicht inszeniert. Das wirkte echt und schön und toll. Und das gibt, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das gibt dann halt auch noch den einen oder anderen Pluspunkt, wenn dir die Leute einfach so sympathisch sind. Und da möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen, wie schade das ist, dass Fia diese Chance nicht hatte. Ja, das finde ich auch. Ja, also da bin ich ganz bei dir, weil ich finde, es muss auch jeder irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit haben, sich dann, selbst wenn das nur so 30 Sekunden sind oder so, sich dann nochmal zu präsentieren. Aber das hat tatsächlich gefehlt. Und das fand ich, wie gesagt, auch noch sehr, sehr emotional und fand ich irgendwie. Die eine, die da gesprochen hat, hat ja auch noch so einen geilen Akzent irgendwie auch so, die auch stundenlang noch zuhören können. Also das war dann irgendwie auch noch so ganz, ganz nett. Also hat mir auch, wie gesagt, da auch ganz, ganz gut gefallen. Aber weißt du was, ich habe noch eine Frage zu dieser Interviewsituation. Du weißt es ja bestimmt. Also ich habe ja gesagt, das war alles professionell. Das ganze Ding war gut. Nur, wer war denn bitteschön die Moderatorin im Green Room? Ich will der nächst zu nahe treten. Das war das eine ehemalige Sängerin, die selber noch ganz jung ist. Beantworte mir das mal vorher, bevor ich da mal eine Kritik daran äußere, damit ich weiß, wie sehr ich da draufhauen kann oder eben nicht. Du, ich bin ähnlich schlau wie du. Ich bin da, wie gesagt, auch ein bisschen drauf angewiesen. Ich habe da nicht so wahnsinnig viel gefunden. Sie soll eine Influencerin sein. Okay. Also ich weiß nicht, ob das auch irgendwie aus dem TikTok-Umfeld, also man holt sich ja jetzt auch was die Musik und so weiter angeht, holt man sich ja sehr viele Anleihen da auch von TikTok und und wie gesagt, die mir sagte sie nicht, wahrscheinlich ist sie wirklich so eine Größe da in Frankreich, dass ja, man sie also kennt. Da muss ich sagen, die war wirklich sehr, sehr schwach. Also jede Frage, also die hat sich einmal kurz dem Act zugewandt, hat den begrüßt und dann hat sie sich immer den Blick so abgewandt und man hat genau gesehen, oh, jetzt liest die, also und dann auch noch so richtig schlecht vorgelesen, als würde sie die Frage das erste Mal in ihrem Leben sehen und so vom Teleprompter ablesen. Und das fand ich, also jedes Interview war wirklich so unglaublich unnatürlich. Und jede einzelne Interpretin oder jeder einzelne Interpreter hat ihr sowas von die Show gestohlen. Die waren alle so gut und so frei und so weiß ich nicht. Also das wäre das einzige Manko an der ganzen Sendung. Die hat mich immer wieder rausgerissen. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Also es war, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, wenn die jetzt nicht gerade aus einem englischsprachigen Land gekommen sind oder das gab, ich glaube bei der Portugiesin war das so, die auch in den USA eine Zeit lang wohl irgendwie gelebt hat, da waren, glaube ich, die Statements der Künstler auch ein bisschen auswendig gelernt. Ja, ne? Natürlich. So. Also, und insofern war dann, glaube ich, nicht so eine typische lockere Interviewmöglichkeit dann. Nein, aber weißt du was? Die haben ihre Antworten auswendig gelernt, ja. Mhm, warum war sie nicht in der Lage, ihre Fragen auswendig zu lernen? Ja, das kann schon sein. Ja. Zumindest zum Teil. Also, das fand ich schon ein bisschen schwach, aber naja, was soll's. Aber ich glaube, Fia hätte das, glaube ich, genau. Ich glaube, die kann ganz gut Englisch und ich glaube, die hätte da, glaube ich, sehr gut parliert. Da hätte sie, also was man ja noch hörte, die Estnin, die hätte wohl Fia am Frankfurter Flughafen wohl irgendwie da getroffen. Mhm. Und da haben sie wohl dann gleich Bilder gemacht und irgendwie Fia hatte ihr wohl erzählt, dass sie eine Tante irgendwie dann auch in Estland irgendwie hat und weiß ich, was da dran ist, aber es hieß dann irgendwie, ja, wir wollen uns gegenseitig besuchen und so weiter. Also da war dann zumindest so eine Verbindung irgendwie halt auch und das war schon mal irgendwie ganz nett, aber also nächstes Mal möchten wir, dass Deutschland auch bitte auf dem Sofa sitzt und interviewt wird. Naja, und es steht ja auch noch nicht fest, wo der ESC ausgetragen wird. Also noch schöner wäre es natürlich, der würde auch in Deutschland ausgetragen werden. Das wäre doch cool. Ja, das wäre sicherlich cool, aber ich glaube, dann würde man sich sicherlich jetzt, wenn Frankreich sagen würde, okay, jetzt ein zweites Mal wollen wir das nicht machen, dass man dann vielleicht in der Reihenfolge der Platzierung, dass man dann Spanien erstmal fragt. Da müssen schon viele Armenien absagen. Ja, ich glaube, da müssten wirklich viele, viele absagen und so. Und ich glaube, so ähnlich wie es ja jetzt dieses Jahr war, dass der ESC eben nicht in der Ukraine stattgefunden hat, sondern in Großbritannien, die ja Zweiter wurden. Und ich denke, dann wird das irgendwie halt Spanien werden. So. Ja, wird es vielleicht Spanien werden, aber ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Spanien im November ist ja vielleicht auch irgendwie ganz schön. Fällt uns noch irgendein ein Land oder mehrere Länder, fällt dir da noch jemand ein, den du noch gerne hervorheben möchtest aus diesem Wettbewerb? Erstmal möchte ich gerne noch eine Sache dazu sagen. Ich persönlich würde mich auch unglaublich freuen, wenn zum Beispiel wir in ein paar Jahren sagen können, auch Fia hat mal beim Junior-ESC teilgenommen und tritt jetzt im Erwachsenen-ESC auf. Also wenn die in ein paar Jahren noch Musik macht und da noch Lust dazu hat, könnte ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, weil sie einfach besonders ist und das wäre super. Also das wäre doch eine schöne Geschichte. Ja, was mir noch besonders gut gefallen hat, ist der italienische Beitrag. Den hatte ich nämlich tatsächlich auf dem Radar. Vorher nicht. Ich habe mir das vorher angeschaut, mit meinen Schülern auch zusammen. Und vom Video her fand ich das zu düster. Also zu langsam, zu düster. Ich habe mir schon aufgeschrieben, tolle Stimmen. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, das ist so wie so ein Bond-Soundtrack. So, und als ich die beiden jetzt live gesehen habe, alter Falter, die haben mich aber umgehauen. Und ich hatte mir auch schon so zurechtgelegt, und das hat dann lustigerweise Konzi auch noch gesagt, wie Jana Nannini, jedenfalls die eine, eieiei, was für eine fantastische Stimme. Und ich fand deren Auftritt einfach nur großartig. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn die das Ding nicht nach Hause holen. Also den habe ich wirklich alles zugetraut und ja, war dann am Ende ein bisschen irritiert, dass sie so, was sind sie geworden? Elfter. Wir sind sogar vor denen gelandet. Mhm. Und da habe ich immer so gedacht, ne, die waren in der Tabelle dann immer so mal vor uns, mal hinter uns, mal vor uns. Da habe ich so gedacht, ey, wenn wir in der Nähe von Italien jetzt einlaufen werden, dann haben wir auch viel richtig gemacht. Also das fand ich einen ganz, ganz tollen Beitrag. Ja, es klafft so ein bisschen auseinander. Also die Stimmen habe ich auch gedacht, also finde ich bei beiden Hammer. Den Song fand ich ein bisschen beliebig. Also es hatte schon so Sanremo-Vibes. Also es war wirklich, wahrscheinlich hätten die da auch auftreten können. Also gar keine Frage. Nur ich finde so, wenn man mal so Sanremo, also ich bin jetzt kein intensiver Sanremo-Gucker irgendwie, das geht mir immer zu lange und zu viel. Aber ich habe irgendwie so gedacht, ja, da fehlt irgendwas. Der Stimmenausgleich war ja auch so mehr oder weniger 50-50, also 37 von den Jurys, 44 von den Zuschauern. Also es war sehr, sehr ausgeglichen und aber ein Beitrag, der sich nicht verstecken könnte. Also dann davor ist noch Malta. Das fand ich wesentlich schwächer, weil ja, das war jetzt halt wirklich so dunkel und er hatte ja am Anfang, als sie dann einlief, die Yulan, hatte Konzi dann auch noch gesagt, ja, und gleich will sie sich noch bei der Sparkasse irgendwie bewerben, weil sie so ein langweiliges Kostüm irgendwie halt anhatte. Und das war so, ja, also das konnte überall laufen und die beiden hatten aber wirklich, ja, tolle Stimmen, aber der Song, den fand ich dann leider ein bisschen schwach. Was mir vielleicht noch aufgefallen ist, ist Albanien, Bota Ime. Ich fand die Viola, die hatte eine hervorragende Stimme, hatte auch ganz gutes Kostüm. Das geht mir ja auch immer beim großen ESC so. Albanien hat immer sehr kunstvolle Auftritte, ähnlich auch wie Georgien mit dieser Anastasia, die diese beiden ganz tollen Sänger da irgendwie hatten, die beide das auch schon des Öfteren mal, wo beim Vorentscheid in Georgien irgendwie halt versucht haben, aber nicht geschafft haben. Die haben so ganz, ganz tolle Stimmen. Ich kann mich erinnern, Georgien hatte mal 2018 so ein Männerchor war das irgendwie auch. Und die hatten auch solche ganz, ganz tollen Stimmen, so die auch so ganz toll so in A Cappella so funktionieren und so. Und das war da genauso. Nur es ist dann halt, wenn es dann manchmal zu kunstvoll ist, dann kann sich das dann natürlich auch manchmal schon ganz schnell verlieren. Und die sind ja, Georgien ist ja dann auch so ganz an den Schluss irgendwie halt dann so herangereicht. Ja, Georgien würde ich also auf jeden Fall sagen, also wer das nicht gesehen hat, den Wettbewerb, der sollte sich auf jeden Fall mal den georgischen Beitrag anschauen. Ich fand das nämlich großartig tatsächlich. Und fand es unglaublich mutig, so einen Beitrag dahin zu schicken. Fand ich wirklich ganz, ganz besonders. Und also das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Sehr, sehr interessant und besonders, ja. Wir haben zu dieser Folge auch in den Shownotes verlinken wir dann auch jeweils die einzelnen Auftritte der Künstler, sodass ihr euch dann auch natürlich nochmal jeden einzelnen Beitrag auch nochmal anguckt. Wir verlinken auch nochmal sozusagen die YouTube-Übertragung ohne Kommentar vom gesamten Junior ESC, weil ich jetzt nicht genau weiß, wenn ich auf die ARD-Mediathek verlinke, dass die irgendwann nicht mehr verfügbar ist. Und deswegen ist, glaube ich, dann besser, wenn wir dann die YouTube-Version sozusagen da nochmal zum rangucken. Aber das kann ich unterschreiben. Georgien. Das ist aber beim ESC auch so. Also Georgien geht da auch echt immer, ich habe immer so das Gefühl, denen ist das auch scheißegal, ob die da gut ankommen, sondern die wollen mit was auftreten, wo sie wirklich total dahinter stehen. Und wenn es eben dann der letzte Platz ist, ja, ist auch in Ordnung irgendwie. Aber die fallen, finde ich, auch immer sehr stark so mit Kostümen, mit ganz außergewöhnlichen Künstlern irgendwie auf. Georgien würde ich mir auch mal irgendwann wünschen, dass die vielleicht auch mal ein bisschen weiter vorne vielleicht auch mal gewinnen sollten. Also das wäre natürlich wirklich nochmal so eine ganz feine Sache. Ja, wenn wir jetzt weiter nichts zu den einzelnen Songs noch zu sagen haben, dann würde ich sagen, schließen wir dann auch den Sack. Also ich fand, wie gesagt, es war wirklich ein sehr unterhaltsamer Sonntagnachmittag, den man sich dazu, ich habe mir da schön Kaffee gemacht und ein Stück Kuchen und habe mir das irgendwie halt in Ruhe irgendwie angeschaut und ich fand es ganz groß. Du hast ja mit deiner Tochter dir das irgendwie angeschaut. Ja, genau. Keine Kinderdisco, irgendwie so, was man so erwarten könnte. Und auch wirklich mehrere Beiträge, wo man gesagt hätte, und das war letztes Jahr übrigens auch schon so, wo man gesagt hätte, Mensch, das wären tatsächlich Beiträge, die hätte man sich auch beim ESC vorstellen können. Mhm. Mhm. Basti, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für deinen Input. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute über den Junior ESC 2023 zu sprechen. Aber ich möchte natürlich die Folge nicht beenden, ohne dass du noch irgendwie die Möglichkeit hast, einen kleinen Werbeblock zu bekommen. Wo kann man dich überall finden? Was sind womöglich deine nächsten Projekte, so vielleicht mit TikTok? Was hast du so die nächste Zeit vor? Ja, also generell gilt, ganz egal wo, sucht einfach mal nach Papa Basti und Familie. Also da findet ihr mich eigentlich überall. Ganz stark natürlich bei Instagram und TikTok. Das sind so die Hauptkanäle, aber auch bei YouTube sind wir mittlerweile zu Hause. Und ja, genau. Ja, und große Projekte in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt täglich neue Videos. Ich bin ganz oft auch live. Da kann man sich da mit mir unterhalten und mit reinkommen und mit uns chatten oder mit uns spielen. Wir machen auch Gaming-Content noch so zwischendurch. Das ist also ganz vielfältig. Und wer Lust hat, schaut doch gerne mal rein und schreibt gerne irgendwie ja, eine Nachricht oder in die Kommentare, hey, ich habe dich bei beim ESC Green Room gehört. Würde ich auf jeden Fall lustig finden. Zu der auf dem Folgenpost bei escgreenroom.de, da haben wir ja immer die Verlinkung zu den Social Media Links von Bastian dieses Mal, auch von mir. Und da könnt ihr dann auch nochmal direkt draufklicken und da findet ihr dann alles, was ihr über Basti hören wollt. Ja, dann bedanke ich mich. Recht herzlichen Dank. Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf X, also ehemals Twitter, Mastodon, Facebook und auf Instagram zu finden. Überall mit dem Handle ESC Greenroom. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter diesem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Und ihr könnt uns auch eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben. Basti, dann verabschiede ich mich. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall nächstes Jahr um die gleiche Zeit, vielleicht sogar ein bisschen eher. Mal gucken, das schauen wir mal. Und dann sage ich noch einen schönen Tag, ne? Tschüss. Alles klar, vielen Dank.